Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ganz besonders, bei der AG Queer sprechen zu dürfen, weil mein politischer, organisatorischer Hintergrund auch vor Jahren mal in Erfurt die AG Queer war. Die AG Queer der Partei PDS, die dann irgendwann mal, als alle Leute, die Interesse an Parteipolitik hatten, ausgestiegen sind, aufgehört hat, die AG Queer zu sein und jetzt die Gruppe Wieder die Natur ist, die auch immer einmal im Jahr so eine Woche mit Veranstaltungen und bisschen Politik, bisschen Kultur, bisschen Party zum Thema Geschlecht, Sexualität, Begehren macht. Das ist im Juli bei uns. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr dafür nach Erfurt kommt. Und mit dieser Einordnung an diese queer-feministische Gruppe ist, glaube ich, so mein Sprechort, also das, aus welcher Perspektive ich hier überhaupt rede, auch so ein bisschen charakterisiert. Ich will das am Anfang gleich ein bisschen explizit machen. Ich spreche ja aus einer Perspektive, die nicht irgendwie eine wissenschaftliche Perspektive ist. Also ich habe vielleicht mal jetzt bei Christina von Braun reingeguckt, aber bin nicht up to date, was die akademischen Debatten zum Thema Identität angeht. Ich spreche eher aus so einer Schnittmenge von Bildung, Bewegung, Politik, Wissenschaft. Und das ist mir auch wichtig, es so zu betrachten. Ich habe denselben Vortrag vor 2 oder 3 Jahren schon mal hier in Weimar gemacht, bei der Queerschnittwoche, die damals von Aktivistinnen durchgeführt wurde, die damals in der Gerberstraße 1 aktiv waren. Und es wird jetzt nicht so arg viel Neues geben. Ich habe schon noch mal drüber geschaut und aus Diskussionen was mitgenommen. Und aber so, also ich glaube, wer vor 3 Jahren schon da war, findet es vielleicht sogar langweilig. Nur zur Warnung. Ach ja, hier hinten steht Bildungskollektiv BIKO. Das ist mein zweiter Rahmen sozusagen. Also nicht nur diese queerfeministische Gruppe, sondern halt auch das BIKO, ein kleiner linker Bildungsträger aus Erfurt, dem es eigentlich eher am Herzen liegt, so eine, ich sag mal, sich selbst tragenden, selbstorganisierten Bildungsprozesse zu unterstützen, wo man jetzt weniger so ein Setting hat, wo jetzt wir gerne auf einer Bühne sitzen, aber oft ist es dann halt so. Also wir werden uns nicht zufällig irgendwann mal in einer großen Runde treffen und irgendwie uns einen Tag Zeit nehmen, über diese Themen mal ganz gleichberechtigt zu reden. Deswegen nehme ich jetzt dieses Setting an, auch wenn es mir eigentlich nicht so unheimlich gut gefällt. Gut, okay, worum geht es heute? Identitätspolitik und Anti-Identitätspolitik. Ich werde so ungefähr 40 Minuten reden und dann, wie gesagt, Diskussion weiter wird ein bisschen moderieren, damit das nicht so ein Zwiegespräch wird. Ich spreche eingangs darüber, was Identitäten für meine Begriffe überhaupt ausmacht, also was Identität ist, komme dann dahin, was Identitätspolitik ist, würde daraus was herausarbeiten, was ich Dialektik der Identität nenne. Klingt ein bisschen großspurig, aber ist eigentlich ein ganz einfacher Zusammenhang. Würde dann zu den schmalen Pflänzchen von Anti-Identitätspolitik kommen, die es hier und da gibt, und könnte dann so ein bisschen was am Beispiel ausführen. Das könnte man aber auch sein lassen und gleich in die Diskussion kommen. Mal sehen. Würde jetzt anfangen, dass ich sagen würde, Identität ist eine symbolische Markierung des Identischen, wobei das Identische schlicht und einfach das ist, was mit sich selbst übereinstimmt. Wenn ich jetzt Musik zum Abspielen hier hätte, könnte ich Rio Reiser spielen, der sagt, ich will ich sein, anders will ich nicht sein. Ich will nicht sein wie der und der, ich will ich sein. Also Identität haben bedeutet, das, wofür man sich selber hält, das, was man denkt, was einen selber ausmacht, das nicht verleugnen zu müssen und das zum Ausdruck bringen zu können und das auch sinnhaft zum Ausdruck bringen zu können, so dass es andere verstehen. Zur Markierung dieses Identischen kann man entweder eigene Merkmale heranziehen oder sich von etwas anderem abgrenzen, sich von dem Nicht-Identischen abgrenzen. Wobei das Schwierige mit dem eigenen schon bei Rio Reiser irgendwie klar ist, ich will ich sein, ja was ist es denn dann? Das ist ja sozusagen doppelt. Insofern ist es oft bei Identitäten so, dass das eigene vielleicht gar nicht so klar ist, sondern dasjenige, was die Identitäten ausmacht, eigentlich mehr das Fremde ist. Das, was der Philosoph Jacques Derrida dann das konstitutive Außen nennt. Also sozusagen dasjenige, was innen nicht gegeben ist, dasjenige, wovon man sich abgrenzt um überhaupt sagen zu können, das bin ich, das macht meine Identität aus. Das ist das eigene. Unbenommen davon, ob man die Identität jetzt durch eine Abgrenzung schafft oder ob man sich irgendwas heranzieht, was eigentlich angeblich die eigene Identität ausmacht, kann man davon ausgehen, dass Identität nicht irgendwas Selbstverständliches ist, nicht irgendein Ausdruck von einer vorgesellschaftlichen Wahrheit, die in uns drinnen irgendwo schlummert, in der Seele oder im Herzen oder sonst wo, sondern dass dieser Prozess Identität werden, identitär werden, selbst einen Inhalt konstituiert. Und der Inhalt, der kann nah dran sein an irgendwas, was selbst empfunden im Inneren, irgendwie, wenn man ganz genau lauscht, vorhanden ist. Manchmal ist es aber auch so, dass er sehr fremdbestimmt von außen daherkommt. Also da kann man jetzt mal als Beispiel, würde ich so ein bisschen Geschlechteridentitäten und die deutsche Identität so durch den Vortrag durch immer mal wieder anrufen. Und bei der deutschen Identität kann man es relativ deutlich sehen, dass die Periode, in der eine deutsche Identität entstanden ist, eine Periode war, in der eine Menge Aufwand betrieben wurde, um zu bestimmen, was denn diese deutsche Identität überhaupt ausmacht und vor allem halt, was sie nicht ausmacht. Man musste halt in dem Zeitraum des deutschen Nation-Buildings irgendwie dahin kommen, dass die ganzen Friesen, Kölner, Badener, Thüringer und so weiter davon überzeugt wurden, dass die Identität Deutsche, Deutscher zumindest mal gleichwertig mit dieser Regionalidentität ist, weil wenn die ganzen Deutschen sagen würden, ah ja, Deutschland interessiert mich eigentlich gar nicht, ich bin Badenser oder sowas, dann funktioniert die ganze Veranstaltung nicht so richtig. Und das ist eine nicht so triviale Angelegenheit, wenn man bedenkt, dass vor der Konstituierung eines deutschen Nationalstaats teilweise die Leute von der Küste und die Leute aus den Bergen sich noch nicht mal verstanden haben, weil die Dialekte zu unterschiedlich waren. Deswegen war im Prozess des deutschen Nation-Buildings dieses eigene erstmal gar nicht so wirkmächtig, sondern eher dieses konstitutive Außen, das Fremde, was man heranziehen konnte, um damit festzulegen, was deutsch ist. Das war an allererster Stelle der Erbfeind der französischen Nation und fürs Bürgertum, das maßgeblich beteiligt war an der Konstruktion einer deutschen Identität, der Adel, der damals ein europäischer Adel war, der französisch gesprochen hat, von dem man sich ebenso wie von den Franzosen abgrenzen konnte. In anderer Hinsicht war das Fremde, was wichtig wurde, um Deutschsein zu konstituieren, das Bild vom Antivolk der kosmopolitischen Juden auf einer völkischen Ebene. Dann natürlich alle anderen Nationen, die so drumherum hin und her wabern und rassistisch definiert. Das war die Zeit, wo die Anthropologie groß wurde, überhaupt Humanwissenschaften groß wurden, die Wilden. Also, was Deutsch ist im Begriff im Prozess des deutschen Nation-Buildings sehr stark darüber konstruiert worden, wie denn die anderen sind. Also die kosmopolitischen Juden, die, um es jetzt mit Eigenschaften der damaligen antisemitischen Zuschreibungen zu füllen, denen nachgesagt wurde, dass sie ohne Arbeit jede Menge Einkommen produzieren. Damit ist halt klar, dass auf der anderen Seite das Tüchtigsein, das Arbeiten, das Deutschsein aufmacht. Die primitiven Wilden machen die Deutschen zu einem modernen Volk, indem man sich von dieser Primitivität abgrenzen kann. Die überzivilisierten Franzosen erlauben, dass die Deutschen sich als Kulturnation definieren. Ja, so weit, so gut. Das kann man ganz schön nachlesen bei Norbert Elias oder bei Ali Kedouri, bei eher so liberalen, eher bürgerlichen Autoren. Die haben diesen Zeitraum ganz gut erforscht. Was ich damit im Kern sagen wollte, ist, dass Identitäten Konstruktionen zur Abgrenzung zwischen dem eigenen und dem Fremden ist. Und was man daran sieht, ist, das Hartnäckige an Identitäten ist, dass sie, wenn sie einmal definiert, wenn sie konstituiert sind, wenn sie durchgesetzt sind in einer Gesellschaft, diesen Prozess ihrer Konstruktion gerne und schnell vergessen. Und das politisch Motivierte, was darin liegt, dass also das Bürgertum einfach in einer gewissen historischen Periode gesagt hat, wir müssen hier eine deutsche Identität, eine deutsche Nation irgendwie ideologisch konstruieren, dass das in Vergessenheit gerät und die Identitäten ihre Grundlage in Bereiche der Nicht-Hinterfragbarkeit verlegen. Also zum Beispiel in die Urgeschichte oder in die Biologie. Das kann man bei den Deutschen eigentlich ganz schön veranschaulichen. Was das deutsche Bürgertum im 19. Jahrhundert sich ausgedacht hat, ist, dass zum Beispiel die Schlacht im Teutoburger Wald, kennt man vielleicht irgendwie aus dem Geschichtsunterricht in der Schule, dass das sozusagen eine historische Quelle des Deutschseins ist, wo sich damals schon die deutschen Stämme gegen die Besatzer aus Rom aufgelehnt haben. Was dann verglichen wird in mancherlei Erzählungen, zum Beispiel damit, dass man keine Atomraketen in Deutschland haben möchte und man sich gegen die US-amerikanischen Besatzer auflehnt. So wird irgendwie durch Tausende von Jahren werden Linien gezogen, die irgendwelche Geschichten von Anno Dunemals als Begründung dafür, warum es eine deutsche Identität gibt, aufmalen. Also am Rande über diese Schlacht im Teutoburger Wald wissen halt Historiker nur, dass irgendwelche abtrünnigen römischen Legionen sich gegen Oberbefehlshaber aufgelehnt haben. Nicht viel mehr. Das biologische Beispiel wären die Wilden. Da kann man halt schön zeigen, wie die Humanwissenschaften im 19. Jahrhundert die rassistischen Eigenschaften von Schwarzen halt eben erforscht haben, rausbekommen haben, dass die halt intellektuell unterlegen seien und darüber natürlich festgestellt haben, dass die Weißen, die Arier, die Deutschen überlegen sind. So funktionieren halt Identitäten. Man zeigt auf das andere, um damit umso mehr seine Andersartigkeit im eigenen darstellen zu können. Ja, es unterscheidet sich von Eigenschaften. Ich hoffe, das ist ein bisschen klar geworden, dass es sich von Eigenschaften darüber unterscheidet, dass es sehr viel gesellschaftlicher ist, dass man Identitäten nicht einfach ablegen kann, dass sie sehr stark gesellschaftlich konstruiert sind und sehr oft über Negativfolien funktionieren. Anders als eine Eigenschaft wie zum Beispiel die Rothaarigen. Das ist jetzt mal so eine Eigenschaft, die jetzt nicht großartig aufgeladen ist und die sich auch nicht darüber definiert, dass sie halt nicht schwarzhaarig oder kahl ist. So viel zu Identitäten. Mit Identitäten haben wir noch nicht direkt eine Identitätspolitik. Identitätspolitik liegt vor, wenn Gruppen bewusst mit der Konstruktion von Identitäten im politischen Raum umgehen. Was kann man jetzt von diesen Humanwissenschaften, die die Fremden vermessen haben und irgendwelche Hirn- und Schädelvolumen damit rumgewurschtelt haben, von denen kann man das, glaube ich, nicht behaupten. Von anderen Aktivitäten des deutschen Bürgertums im 19. Jahrhundert kann man das sehr wohl behaupten. Also es haben sich zum Beispiel allen Ordens sogenannte Hermannsvereine gegründet. Das waren Vereine, die das Vereinsziel hatten, das Wissen um diesen germanischen Helden Hermann den Cherusker von vor 1000 Jahren überall in Deutschland bekannt zu machen und Geld für den Bau dieses seltsamen Hermannsdenkmals zu sammeln. Wovon man es auch behaupten kann, dass es direkte Identitätspolitik war, ist die Konstitution von deutschem Liedgut. Etwas früher, 1771, hat Herder ein Liederbuch herausgegeben von deutscher Art und Kunst, was den Auftrag hatte, die unverfälschten Äußerungen der deutschen Volksseele zum Ausdruck zu bringen, zu einer Zeit, als, wie gesagt, die Identitäten der Einzelstaaten noch viel wirkmächtiger waren als eine deutsche Identität. Herder und sein soziokulturelles Umfeld hatte halt tatsächlich das strategische Ziel, diese Einzelidentitäten durch eine gesamtdeutsche Identität zu übermalen, hat dafür Volkslieder der Einzelgruppen genommen und eingedeutscht und Auftragsarbeiten mit aufgenommen, die halt zur damaligen Zeit erfolgreiche Komponisten dazu angehalten wurden, Liedgut zu komponieren, was die deutsche Seele zum Ausdruck bringt. Wirklich gezielt mit dem Sinn und Zweck, eine deutsche Identität zu schaffen. Gut, was man etwas später, zu der Zeit, als es dann langsam Deutschland gibt, sehen kann, wie eine explizite Identitätspolitik aussieht, wäre zum Beispiel die Vereinheitlichung der Lehrpläne. Denn eine gemeinsame Identität stellt sich natürlich auch darüber her, dass wir alle hier im Raum so in etwa, so wie denn durchs deutsche Schulsystem gelaufen sind, einen ähnlichen Kanon an Wissen haben, auf das wir referieren können. Auch eine politische Angelegenheit, um Identität herzustellen, um den ganzen Laden halt zusammenzuhalten, wobei dieses den Laden zusammenzuhalten jetzt ein Zitat ist aus einer aktuellen identitätspolitischen Kampagne. Naja, so. dass ich zum ersten Mal den Vortrag gemacht habe, aktuell, du bist Deutschland. Das war diese Kampagne, wo mit großen Plakaten und Werbespots ins Fernsehen uns allen gesagt wurde, dass egal wo wir im Gefüge der deutschen Gesellschaft stehen, ob wir irgendwie mit Hartz IV vor uns hinkrebeln, ob wir gerade nicht mehr studieren können wegen der Studiengebühren oder ob wir irgendwie, keine Ahnung, Präsident der Bundesbank sind, dass wir alle zumindest eins gemein haben, dass wir nämlich verdammt nochmal Deutsche sind. Und ja, in diesem hübschen, in dieser identitätspolitischen Kampagne, die sozusagen nicht zu einem Zeitpunkt stattfindet, wo die Identität neu konstruiert werden muss, sondern eher zu einem Zeitpunkt, als die Identität langsam zu bröckeln anfängt, wegen Globalisierung und allem, weil Nationalstaaten halt an Bedeutung verlieren, weil der gesellschaftliche Zusammenhang vielleicht hier und da krachen geht, weil diejenigen Mechanismen über die Teilhabe an einer Gesellschaft organisiert wird, wie zum Beispiel Arbeit, wie zum Beispiel kulturelle Teilhabe, dass man ins Theater gehen kann, wie zum Beispiel eine Bildungsteilhabe, dass man studieren kann, wenn man will, wo das langsam zur Disposition steht und immer weiter abgebaut wird, findet halt eine Identitätspolitik statt, die ideologisch den Laden zusammenschließt, da wo es sozial strukturell halt nicht mehr funktioniert. Und die sagt dann, da kommen wir zum Laden zusammenhalten, egal welche Position du hast, du hältst den Laden zusammen. Womit so das Ziel dieser identitätspolitischen Intervention ganz gut auf den Punkt gebracht wird. Ja, bis hierhin könnte man meinen, Identitätspolitik wäre immer nur Mist. Also immer nur eine List der Herrschaft, um scheinbare Gemeinschaften, Zwangsgemeinschaften zu schaffen und die Leute davon abzubringen, ihren individuellen Interessen nachzugehen. Das ist ein Teil von Identitätspolitik, aber wahrscheinlich noch nicht mal der größte Teil. Denn wenn wir mal als rausgegriffenes Beispiel für eine emanzipatorische Identitätspolitik die Schwulenbewegung nimmt, dann sieht es da ja schon ein bisschen anders aus. Bis in die 60er Jahre war Homosexualität vor allem dasjenige, von dem sich normale Menschen abgegrenzt haben, um ihre Identität haben zu können. Es gab halt das Perverse, das nicht sagbare, das, was man hinter vorgehaltener Hand vielleicht gesagt hat und dazu gekichert hat, wo man nicht viel drüber wusste und was auch strafbewehrt war sehr lange. Das war genau dasjenige, worüber sich die unhinterfragte Normalität von heterosexuellen Männern und Frauen, an denen die politische Ordnung bis in die 60er, 70er Jahre ausgerichtet war, sich selbst bestätigen konnte, sich sagen könnte, jawohl, wir sind normal, wir gehören dazu. Die Schwulenbewegung hat teilweise in den 1920er Jahren, aber vor allem in den 1970er Jahren damit begonnen, dieses verwaschene, komische, seltsame, wovon man sich abgrenzt, dieses Perverse, mit einem Inhalt zu füllen, so dass die Aussage, ich bin schwul, überhaupt erstmal sagbar und denkbar wurde. Denn vor Zeiten der Schwulenbewegung war ja die Aussage, ich bin schwul, eine, wo zum einen die Normalität gar nicht wusste, was das denn überhaupt ist, weil es nur als verwaschenes, perverses Igittigit denkbar war und zum Zweiten halt auch schlicht nur einfach strafbewehrt. Also was, wofür man eingesperrt werden konnte. Man hat also gesagt, ich bin krank, verrückt und ein Straftäter, wenn man es gesagt hat, vor einer schwulen Identitätspolitik. Und eine schwule Identitätspolitik hat angefangen, diese Sache, dieses Schwulsein, als Identität, als so sind wir, wir verdienen Respekt, zu definieren und erstmal sozusagen eine Identität zu schaffen. Wir sind hier, wir haben schützenswerte Eigenschaften, uns kann man benennen und genau deswegen, mit dem Rückenwind, dass wir sozusagen sind, dass wir Eigenschaften haben, die wir uns nicht ausgesucht haben, sondern die irgendwie in uns drinne sind, genau mit dem Rückenwind lässt sich ein Platz in der Normalität ganz anders erkämpfen, als wenn es keinen Referenten gibt, von dem man sprechen kann. Also keine Position, von der aus man sagen kann, das sind wir, da wollen wir hin. Das geht ohne wir nicht. Also brauchte man damals, man hat es getan, man hat schwule Identitätspolitik gemacht. Und das ist der schwulen Bewegung, würde ich sagen, schon relativ gut gelungen, in weiten Teilen der westlichen Gesellschaft Homosexualität zu definieren, ihr ein Gesicht zu geben, eine Identität zu geben und ein Stück weit tatsächlich diesen Raum im Normalen einzufordern. Also ich würde sagen, Und je nachdem, wo man gerade ist, in Köln ganz bestimmt, in Erfurt und Weimar auch irgendwie, in Königs Wusterhausen wahrscheinlich nicht so stark, gibt es eine Normalität, wo Männer und Frauen reingehören und als, sagen wir mal, Varianten davon Schwule und Lesben reingehören. Ja, das ist, man könnte sagen, wirklich eine Erfolgsstory, wenn man bedenkt, dass noch 1990, also das ist knapp über 20 Jahre her, hat Carsten Flöter seinen Liebsten in der Lindenstraße, also so Vorabendfernsehserie, geküsst. Und das hat dazu geführt, dass Morddrohungen an den WDR kamen, Briefe mit Morddrohungen. Das ist gerade mal 20 Jahre her. Also ich denke, kann man schon sagen, da ist einiges passiert mittlerweile. Also eine Erfolgsstory der Identitätspolitik wollte ich damit abreißen. Ja, wobei das grundsätzliche Problem dabei ist, dass ja mit dem Erheischen von Normalität für Schwulen und Lesben durchaus nicht die grundsätzliche, das grundsätzliche Arrangement verschwunden ist, dass es sozusagen eine Normalität von sexualitätsbezogenem Verhalten gibt und außenrum schon auch immer noch eine Perversion, von der man sich irgendwie abgrenzen kann. Und da würde ich behaupten, da haben halt jetzt andere Dinge, die heute rechtlich noch nicht wirklich anerkannt sind, die noch nicht so gesellschaftlich anerkannt sind, den Raum eingenommen, den vorher halt Homosexualität hatte. Intersexualität, Transsexualität, BDSM, man könnte diverse andere Sachen dazu fügen. Jetzt wäre die liberale Antwort darauf, jetzt müssen halt schlicht und einfach all diese Gruppen auch ihre Interessensverbände gründen. Der LSVD, also der Lesben- und Schwulenverband Deutschland, der hat es halt geschafft, für Schwule und Lesben sowas zu erkämpfen. Jetzt muss es halt auch einfach den Verband der BDSM-AnhängerInnen in Deutschland geben, der sagt, so sind wir haben uns das nicht ausgesucht, wir sind so geboren, wir wollen auch Rechte, wir wollen ein BDSM-Gesetz, was genau rechtlich regelt, was man darf, was man nicht darf, und wir wollen auch mit am Tisch der Normalität setzen. Wäre die liberale Antwort darauf, wo man schon sagen könnte, rein logisch gesehen, wenn man dem Volk, das Identität und Normalität auch mal was von Abgrenzung, von Perversion und dem Unnormalen bedeutet, kann das nicht klappen, weil immer wieder neue Gruppen diesen Raum einnehmen würden. Aber selbst wenn das nicht das Problem ist, dass es immer sozusagen diese Restperversion gibt, kann ja auch unter Umständen der Einschluss ein Problem mit sich bringen. Dafür würde ich jetzt diesen Prozess des in die Identität eingeschlossenen Seins am Beispiel der Schwulenbewegung wieder versuchen darzustellen. Vor der Emanzipation von Schwulen und Lesben gab es ein diffuses Wissen über Homosexualität. Man wusste nicht genau, was es ist, dieses Seltsame. Es war zwar irgendwie verboten, aber was genau Homosexuelle tun, das war schwer sagbar, schwer denkbar, hatte den Nachteil, man konnte nicht sagen, hier bin ich, so bin ich, geh mir nicht auf die Nerven, weil man nicht sagen konnte, so bin ich, weil die andere Person gar nicht verstanden hat. Dieses einfache, ich bin schwul. Andererseits hat es unter Umständen auch ein Stück weit den Vorteil gehabt, dass Subjekte, die Männer, die Sex mit Männern hatten, die zu dieser Gruppe dazugehörten, die Art und Weise, wie sie das hatten, das Subkulturelle drumherum, die Arrangements, die dazugehören, viel mehr immer wieder neu aushandeln mussten. Dass sozusagen die Definition dessen, was Schwulsein bedeutet, viel verwaschener, viel unklarer war und damit auf eine gewisse Art und Weise, damit auch mehr Freiheit verbunden war als jetzt, wo halt mit Ich bin schwul eine Menge Diskurs verbunden ist, was das denn alles bedeutet, also Normen, die damit neu entstanden sind. Kann man jetzt für diese mittlere Phase, ich habe das versucht jetzt mal so darzustellen, am Anfang ist es halt völlig diffus, hier ist es noch so ein bisschen unklar mit schwammigen Randbereichen, kann man sagen, 70er Jahre gab es in der schwulen Szene einfach eine unglaubliche Bandbreite von Beziehungsformen. Die verrücktesten Konstellationen von einzelnen und vielen Menschen, die irgendwie ihr Alltagsleben, ihre Sexualität irgendwie geregelt haben, wie es ihnen denn irgendwie eingefallen ist. Und was halt Teil dieser Entwicklung zum klaren, wir sind die Schwulen, so wie es der LSVD sagt, zu dieser fest umrissenen Identität, da ist es halt so, dass, ich habe es jetzt gerade nochmal hier in den Blättern, die draußen ausliegen, nochmal nachgelesen, da wird dann halt stark gemacht, Zum Beispiel die eingetragene Lebenspartnerschaft. Also die eingetragene Lebenspartnerschaft, Liebe verdient Respekt. Also sozusagen die Begründung dafür, warum man Schwule und Lesben heute nicht mehr totschlagen darf, ist, dass sie halt einer bestimmten Norm entsprechen, die verrückterweise ja sogar die Norm ist, die für Heterosexuelle schon seit einem dazu mal dient. Also Liebe, romantische Zweierbeziehungen, diese Sachen. Kann man, glaube ich, schon, egal jetzt, wie man inhaltlich dazu steht, sagen, dass da in diesem Prozess so eine gewisse Normierung des Inneren auch stattfindet. Da würde, was Beziehungsleben angeht, würde ich so ein bisschen jetzt noch ein Beispiel nennen, was eine Brücke zur Veranstaltung am Donnerstag in Idaho schlägt. Da ist ja eine Veranstaltung zu Polyamorie. Polyamorie, ist das allen Leuten hier ein Begriff? In Jena. Gibt es hier jemanden, dem Polyamorie kein Begriff ist? Okay, Polyamorie ist eine Beziehungsform, die sagt, dass mehr als zwei Leute in einer liebevollen, engen, intimen Beziehung zusammenleben, und zwar unter vollem Wissen und Einverständnis aller Beteiligten, also sozusagen eine Mehrehe sozusagen. Und ja, der Punkt ist, vor 10 Jahren hätte niemand eine Veranstaltung über Polyamorie gemacht. Vor 10 Jahren gab es verschiedene Positionen, die die Ehe angegriffen haben. Und nach und nach hat sich aus diesen verschiedenen Sachen, also aus Leuten, die gesagt haben, wir leben in Netzwerken, aus Leuten, die so ein bisschen aus den 70er Jahren noch übrig geblieben, gesagt haben, wir machen freie Liebe, was auch immer das bedeutet, Leute, die gesagt haben, wir können einfach mit der Ehe nichts anfangen, es gab einen Teil der Frauenbewegung, die gesagt haben, wir sind Schlampen, mit irgendwie so einem identitätspolitischen, mit einer Idee dahinter, dass diese ganze Vielfalt von verschiedenen Beziehungsmodellen wird gerade so ein bisschen eingeschworen auf die Identität Polyamorie, die, was das Gute daran ist, wo man sich jetzt wirklich freuen kann, jetzt steht auch in der Brigitte endlich mal was über Leute, die mit mehr als einer Person zusammenleben. Jetzt kann man auch in der Lebensratgeber-Ecke im Buchladen nicht nur finden, wie kann ich meine Beziehung reparieren, sondern auch, wie kann ich meine Dreierbeziehung reparieren. Und man kann auch, finde ich bemerkenswert, hier gibt es anscheinend sehr viele Leute, die sofort wissen, was Polyamorie ist. Man muss also nicht, wie das vor 10 Jahren war, wenn man nicht in einer Zweierkiste lebt, ewig lang sich den Mund fusselig reden, wie man denn so lebt, sondern man kann einfach auf so ein bestehendes Konzept rekurrieren. Das ist das Gute daran. Das Schlechte daran ist, dass halt diejenigen Beziehungskonzepte, die nicht diese neue Polyamorie-Norm, wo es halt dann auch wirklich Artikel drüber gibt, wie ist die Polyethik, die der nicht entsprechen, die fliegen natürlich raus. Denen bringt diese Konstitution der Identität Polyamorie gar nichts. Also bedeutet, auf einer abstrakten Ebene, Identität schafft die Möglichkeit der Teilhabe im Politischen. Sie bedeutet gleichzeitig Einengung der Möglichkeiten für die, die in diese Identität reinfallen, und Abspaltung der Restperversion derjenigen Leute, die in diese Identität nicht mit reinfallen. Und das ist für meine Begriffe die Dialektik der Identität. Also man kann heute sagen, ich bin Poli, das ist eine sinnhafte Sprechposition. Es gibt eine Polyfahne, es gibt in den USA einen Poly Pride, also sowas wie ein CSD, nur für Leute, die Poli sind. Die laufen dann halt in San Francisco mit der Polyfahne durch die Gegend und sagen halt hier, wir leben zu viert, supidupi. Die fordern, wir wollen auch irgendwie eine rechtliche Absicherung für unsere Art zu leben haben. All diese Sachen, das geht. Zweifelsohne eine prima Sache. Aber auf der anderen Seite wird ihre Art zu leben, den identitären Regeln, Normen, all diesen Klimbim, der halt dranhängt am Poli-Sein, unterworfen. Wer nicht mitmacht, der wird halt als Perversion sozusagen abgespalten. Das sind dann halt wegen mir die Schlampen, die sagen, Offenheit und Ehrlichkeit, um Gottes Willen, geht doch meine anderen Partner nichts an, was ich mit den Neuen mache, oder es ändert sich immer wieder oder was auch immer. Ja, oder halt die Assimilierung, wenn man halt heutzutage sagt, ja, nee, ich lebe nicht so in Zweierbeziehungen, ich mache das eher so und so und so, und dann, du bist Poli, schon ist man mit drin. Und auch nicht immer so schön, wobei die Assimilierung durchaus auch noch wesentlich unlustiger sein kann, als dass man für was anderes gehalten wird. Die chirurgische Normalisierung, die nämlich stattfindet, wenn Kinder auf die Welt kommen, die nicht eindeutig in eine Geschlechtsidentität, eine biologische, reinpassen, die halt nicht eindeutig Mann oder Frau sind, sieht halt so aus, dass es medizinisch Eingreifkommando kommt und an den Geschlechtsorganen dieser Kinder rumschnibbelt, damit sie halt so sind, wie die Ärzte sagen, dass diese zwei Sorten Menschen, Männer und Frauen, so sind, halt sein müssen. Ist auch eine Art und Weise der Assimilierung, auch eine Art und Weise der gewalttätigen Herstellung von Identität von außen. Ja, könnte man jetzt auch wieder sagen, man geht identitätspolitisch damit um, indem man sagt, das versuchen auch gerade Leute, die versuchen halt eine Änderung vom Personenstandsgesetz und die den Personen... Nee, Personenstandsgesetz. Da wird genickt, prima, das wird sein. Da dann halt die Position Zwitter oder intersexuell mit reinzukriegen. Damit halt Leute, die auf die Welt kommen, und man kann halt nicht sagen, wo passen sie rein, aber sie müssen rechtlich irgendwo reinpassen, damit denen die halt nicht mehr verstümmelt werden. Insofern, ja, was ich mit diesem Hin und Her switchen zwischen verschiedenen Beispielen sagen will, ist, das Ganze ist halt nicht immer so einfach. Also, was hat das Ganze mit Dialekt zu tun? Na, dass Identität eine widersprüchliche Angelegenheit ist. Was hat das Ganze mit Dialekt zu tun? Dass es eine widersprüchliche Angelegenheit ist. Dialektik hat was mit Widersprüchen zu tun? Nicht zwingend. Nicht zwingend. Also nicht bei den Nicht bei wem? Lenin. Okay. Also für meine Begriffe hat das was mit Dialektik zu tun, weil es halt eine Sache ist, die nicht, wo sich kein eindeutiges Urteil erschließt. Man kann nicht sagen, Identität ist eine positive Angelegenheit, weil. Man kann aber auch nicht sagen, Identität ist eine negative Angelegenheit, weil. Sondern sie ist halt beides gleichzeitig. Und das befindet sich in einem Spannungsverhältnis. Und ich weiß jetzt nicht, eine dialektische Aufhebung in der Synthese kann es da nicht geben. Die Spannung wird immer bestehen bleiben. Insofern muss man es wegen mir auch nicht Dialektik nennen, sondern kann es Widersprüchlichkeit auch nennen. Ja. Aber was es ist, was ich meine mit Dialektik der Identität, das ist soweit einigermaßen klar, oder? Das ist schön. Okay, wir haben jetzt Identitätspolitik. Identitätspolitik, wie gesagt, mit ihren ganzen Problemen. Jetzt muss es aber doch irgendwie auch was geben, eine Politik, die nicht auf diese Identität referiert und die vielmehr versucht, gegen die Identitätskonstruktion vorzugehen. Das wäre dann Anti-Identitätspolitik. Also Anti-Identitätspolitik würde versuchen, die Kategorisierung und Identifizierung als Mann oder Frau, Homo oder Hetero anzugreifen, ohne dabei auf eine neue Identitätskonstruktion zurückzugreifen. Also Anti-Identitätspolitik im Beispiel der Geschlechtsidentitäten wäre dann halt eben nicht, eine dritte Position im Personenstandsgesetz zu verankern, sondern darauf hinzuwirken, dass gerade diese Bestimmung, dass eine geschlechtliche Identität sein muss, diese aus dem Personenstandsgesetz zu streichen. Das wäre Anti-Identitätspolitik auf einer politischen Ebene. Auf einer alltagspolitischen Ebene wäre Anti-Identitätspolitik vielleicht eine, die diese ständige und dauerhafte Konstruktion von Identitäten angreift. Jetzt im Persönlichen zum Beispiel, wenn man sich taub stellt, wenn man einen Bart im Gesicht hat und gesagt kriegt, wir brauchen mal drei Männer, die die Tische hin und her tragen oder Wasserkisten aus dem Keller holen. Oder die zum Beispiel, wenn man nach einem Heiratswunsch gefragt wird, die Gegenfrage stellt, wieso gehst du davon aus, dass ich heterosexuell bin? Das ist eher eine Einstellung, eine persönliche Angelegenheit, die es als Zumutung betrachtet, in eine Gruppe von Gleichartigen einsortiert zu werden, sozusagen nur als Exemplar noch dazustehen. Und das Ding ist, genau als so eine Alltagspolitik der Verquerung und des Verwirrens ist auch Anti-Identitätspolitik für meine Begriffe in den politischen Diskurs gekommen, schlicht und einfach dadurch, dass Judith Butler in ihrem ersten groß bekannt gewordenen Buch das sozusagen als Vorschlag vorgebracht hat, dass wir halt die Normalität verqueren durch Sprachspiele, durch Travestie, durch Verwirren der heterosexuellen Matrix. Wobei das Problem daran natürlich ist, dass so eine Sprachspiele sowas wie die Leute alltäglich verwirren in der Reichweite natürlich sehr stark begrenzt ist. Weil ich meine, dieses Ziel, den ganzen Rahmen einer durch diskursiven Macht identitär geordneten Welt, das anzugreifen, dieses Kartenhaus von Selbstverständlichkeiten zum Einsturz zu bringen, das klappt natürlich nicht, dass irgendwie ein paar Leute sich komisch anziehen und ein bisschen Sprachverwirrung machen. Deswegen ist, glaube ich, diese Anti-Identitätspolitik jetzt nicht wirklich was gerade sonderlich viel passiert. Es gibt ein Beispiel der Anti-Identitätspolitik. Ja, das ist Anti-Identitätspolitik gegen die Zumutung der Zuweisung, gegen Kategorisierung und Identifizierung ohne Subjekt. Das ist so ein bisschen das logische Problem. Ja? Das ist so ein bisschen das logische Problem dabei, dass Politik mit Subjekten funktioniert. Dass Politik damit funktioniert, dass Leute sagen, das sind wir und das sind unsere Interessen. Aber eine Anti-Identitätspolitik kann nicht sagen, das sind wir. Und die kann nicht sagen, das sind unsere Interessen, weil wir ja alle vollkommen anders sind. Weil wir uns verweigern, zu einem Wir zusammengefasst zu werden. Und wenn wir uns zu einem Wir zusammenfassen, dann wird es im Grunde absurd. Dann klappt das, was wir eigentlich wollen, uns der Normierung durch identitäre Gruppenkonstruktionen zu verweigern, das klappt einfach nicht mehr. Achso. Ja, jetzt würde ich zu einem Beispiel kommen, wo es dann doch mal eine Anti-Identitätspolitik gab. Das war die Debatte 2001 ums Lebenspartnerschaftsgesetz. Außer es gibt jetzt Leute, die sagen, Beispiel brauchen wir nicht, wir haben es sowieso verstanden und wollen jetzt lieber darüber diskutieren. Das scheint nicht so zu sein. Dann würde ich das Beispiel noch kurz zeigen. Also vor 2001 war es so, heiraten war eine Geschichte, das konnten halt Männer und Frauen machen, sich damit gegenseitig ihrer heterosexuellen Identität versichern und ist ja auch ganz interessant in dieser Liturgie, der Pfarrer sagt ja dann, damit seid ihr Mann und Frau. Da kommt es schon sehr gut auf den Punkt, was so eine Verbindung für Identität bedeutet, dass halt eine Autorität da vor der versammelten Familie steht und nochmal bestätigt, dass die beiden auch jetzt wirklich Mann und Frau sind. Und diese Möglichkeit, die eigene Identität vor Freunden, Familie, Staat, Kirche, was weiß ich, bestätigen zu lassen, gab es bis 2001 für Schwulen und Lesben nicht. Und dann hat der LSVD, oder damals noch der SVD, der Schwulenverband Deutschland, der ist dann erst im Laufe dieser Kampagne zum LSVD zusammengeschlossen worden, hat eine Kampagne gemacht, die hieß, glaube ich, sogar, wie es heute auch noch in den Blättchen steht hier, Liebe verlangt Respekt. Liebe verdient Respekt. Und es war eine Kampagne, die gesagt hat, jawohl, es muss irgendwie diese Möglichkeit der amtlichen Bestätigung der Identitäten auch für Schwulen und Lesben geben. Wir sind benachteiligt, weil wir nicht mitspielen dürfen, wir sind viele und vor allem sind wir Wählerinnen, argumentiert man natürlich in so einer Kampagne, richtet das Ganze an die Parteien, die was zu sagen haben und macht halt Lobbyarbeit dafür, dass sich da was ändert. Die CDU aber antwortet ganz schön darauf und sagt, nee, Ehe und Familie sind die Grundlage der abendländischen Kultur. Wenn wir das aufgeben, bricht die ganze Ordnung zusammen und da fällt das Abendland fällt in sich zusammen, wenn wir diese Keimzelle des Staates nicht mehr haben. Wobei schade, dass diese Angst sich nicht als richtig erwiesen hat, aber sie hat sich nicht als richtig erwiesen. Die Grünen haben gesagt, ja, die Ehe muss für Schwule und Lesben eröffnet werden, denn, das steht ganz stark in der Argumentation drin, Schwule und Lesben sind eine Minderheit, die sich nicht ausgesucht hat, so zu sein, wie sie ist. Also, wenn jetzt wir beide Lust haben, mal zu heiraten, weil es uns irgendwie Spaß macht und danach lassen wir uns aber wieder scheiden und heiraten dann Frauen oder sowas, weil wir halt eben finden, wir hätten gerne diesen Vertrag zwischen uns, der irgendwas besagt, dann geht das nicht. Aber wenn uns das sozusagen in die Gene, die Wiege, die Seele oder sonst irgendwas, also in diesen tiefen, unverständlichen Kern der Identität reingelegt worden ist, dann muss das gesetzlich natürlich berücksichtigt werden und deswegen muss der Gesetzgeber die Ehe für Lesben und Schwulen öffnen. Also ganz stark eine identitäre Position. Wie ist denn das überprüfbar? Ja, das stimmt, ja. Ja, ich meine, überprüfbar ist, entdeckt ja ungefähr alle 5 Jahre, entdeckt ja irgendjemand eine biologische Grundlage für Homosexualität, die dann irgendwie 2 Jahre später wieder widerlegt wird. Ja, ja, natürlich, klar. Aber ich spreche. Ja. Ja. Das geht natürlich, klar. Es ist halt einfach die Argumentation in der Beschlussvorlage, den die Grünen damals in den Bundestag reingebracht haben. Die ist halt ganz stark auf diese biologisch begründete Identität und auf die Unänderbarkeit bezogen. Das ist für die diese Art von Bürgerrechtspolitik total wichtig. Die PDS, die es damals noch gab, hat keinen Antrag eingebracht in dieser Debatte. Und zwar waren die auf der Position, dass das Eherecht so eine Art Korsett ist, das die Leute zwingt, ihre Privatangelegenheiten staatlich regeln zu lassen. Und das an sich schon ein Problem ist. Und hat deswegen gesagt, eigentlich müsste man die Eheprivilegien abschaffen. Das hat eine damalige PDS-Bundestagsabgeordnete so gesagt. Aber weil diese Position natürlich innerhalb der PDS nicht mehrheitsfähig war, hat man dann darauf verzichtet, überhaupt sich an der Debatte großartig zu beteiligen. Und diese Bundestagsabgeordnete hat eine ganz schöne Broschüre dann gemacht, wo man nachlesen kann, wie man sozusagen Ehe zivilrechtlich simulieren kann. Also die Ehe ist ja so ein Karton von Regelungen, die damit einhergeht, was halt Erbrecht angeht, Sozialrecht, Pflegerecht, wer wen besuchen kann im Krankenhaus, Adoption, dieses ganze Zeug. Da ist man ja, wenn man verheiratet ist, sehr viel rechtlich sehr viel enger aneinander gebunden, als wenn man jetzt nur zusammen wohnt. Und da gab es damals eine Broschüre aus Linksparteikreisen, wo man, also eine dicke Broschüre, wo all diese Sachen aufgezählt waren. Also mit 5 Besuchen beim Notar konnte man dann auch eine WG einigermaßen so zusammenschweißen, wie das bei einer Ehe der Fall ist. Teurer als bei der Ehe war es natürlich. Das war ein Stück Anti-Identitätspolitik einfach, war es eigentlich nicht. Also es wäre Anti-Identitätspolitik gewesen, wenn die Linkspartei, die PDS versucht hätte, die Ehe abzuschaffen. Was es noch damals gab, war die Schlampagne, die ich eben schon erwähnt hatte. Das war eine Kampagne widerständig lebender und liebender Frauen aus dem Umfeld der anarchistischen Zeitschrift Graswurzelrevolution, die versucht hat, gegen diese Liebe verdient Respekt-Kampagne vom LSVD so ein bisschen zu opponieren und zu sagen, dass Menschen in allen möglichen und vor allem auch in veränderlichen Konstellationen Verantwortung füreinander übernehmen, also auch in Dreier-, Vierer-, Fünfer-Konstellationen, in verbindlichen Lebenszusammenhängen, die zum Beispiel Kommunen sind, und die halt auch versucht haben, eine Position für die Abschaffung der Ehe, der Eheprivilegien stark zu machen. Also Beispiel für Identitäts- und Anti-Identitätspolitik, LSVD und Grüne machen halt Identitätspolitik für Schwule und Lesben, die Schlampagne und ein Stück weit Teile der Linkspartei versuchen, eine Anti-Identitätspolitik zu machen, indem sie diejenige Institution, die heterosexuelle Identität bestätigt und rechtlich gut stellt, abschaffen. Das ist natürlich nicht gelungen, weil halt in einer Welt, die politisch so funktioniert, dass sie auf Identitäten und auf diesen Interessen durchkämpfen beruht, so eine anti-identitäre Position, logisch wäre es. Also passt einfach nicht da rein. Und insofern würde ich jetzt als auch aus dieser Position einer queer-feministischen, kleinen, unbedeutenden politischen Gruppierung wäre es natürlich schön, wenn jetzt alle Leute Anti-Identitätspolitik machen würden und die Normen der herrschenden Welt radikal angreifen würden und die fallen dann alle zusammen und es gibt dann keine Geschlechter mehr. Aber ich glaube, so viel ist gerade im Moment so ein bisschen utopisch, in die Richtung zu argumentieren. Deswegen wäre mein Fazit aus dem ganzen Klimbim, was ich mir sozusagen wünschen würde als, sagen wir mal so, als Appell wäre, dass man zumindest in politischen Auseinandersetzungen ein gewisses Identitätsbewusstsein an den Tag legt und sich überlegt, wenn ich für die Studenten, für die schwulen Lesben, für wen auch immer Politik mache und diese Identitäten damit konstruiere, baue, mache, tue, mir zu überlegen, wen ich dabei außen vor lasse und was ich dabei den Leuten, über die ich da gerade rede, unter Umständen auch ungewollt antue. Das wäre so mein Fazit am Ende. Und damit würde ich schließen und dann gerne in die Diskussion kommen.